Herzlich willkommen zu der heutigen Klingding-Sendung und sie wird eingeleitet von einem Track, dessen Herkunft wir gleich erfahren werden, von den beiden Festivalleitern Jan Feddersen und Robert Engelbrecht, die heute im Klingding im FSK-Studio sind. Wir wollen sprechen über das Club Katarakt Festival, das Festival für experimentelle Musik, das stattfinden wird vom 21. bis 24. Januar 2015 auf Kampnagel, Jahresstraße 20. Und dazu begrüße ich nochmal Jan Feddersen und Robert Engelbrecht und werde mit Ihnen sprechen über das Programm und die Festivalmusiken 2015. Kurzer Überblick, es werden Konzerte, Lectures, DJ-Abende sowie Video- und Soundinstallationen zu sehen sein. Und das Festival schafft damit einen Experimentierraum für ungewöhnliche Hör- und Seherlebnisse. Ein kleiner Einblick in die eingeladenen Musikerinnen und Musiker hier vorweg schon. 2015, dieses Jahr, also werden beim Katarakt Festival dabei sein die New Yorker Komponistin Louis V. Wilk, der Komponist und Elektroniker Marco Ciciliani, das audiovisuelle Projekt Trio Telco Systems, die Pianistin Yu-Ping Song und der Schweizer Perkussionist Christian Wolfhardt. Das nur eine kleine Auswahl. Es ist ein umfangreiches Programm, das auch im Netz zu sehen sein ist, schon seit einiger Zeit. Und da es eben so umfangreich ist, freue ich mich, dass heute die beiden Festivalleiter hier im Studio sind und uns und mir das Festivalprogramm ein bisschen anschaulicher und deutlicher machen werden. Und herzlich willkommen im Studio erstmal an die beiden. Hallo. Guten Abend. Was hatten wir gehört? Das ist, glaube ich, der Track, der auch auf der Webseite zu sehen ist. Genau, das ist die Musik zum diesjährigen Trailer von Ignacio Fernandez Bolo, der auch ein Komponist ist, schon lange in Deutschland lebt, war in Berlin vorher und lebt jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren wieder in Hamburg. Und Ignacio hat nicht nur schon viele seiner Kompositionen bei Club Katarakt ur- oder erst aufgeführt, sondern er ist auch unser Assistent seit, ich glaube, 7 Jahren. Ja. Mhm. Wie ich vorher erfahren habe, seid ihr jetzt schon praktisch in die ganz konkrete Vorbereitung des Festivals eingestiegen. Es wurde heute mit dem Technikaufbau begonnen in den Hallen von Kampnagel. In welchen Hallen findet es denn dieses Jahr statt, in denen das in den letzten Jahren auch war? Es ist immer, ja, es sind dieselben Hallen wie immer, also die KMH und die angrenzenden P1 und K4. Also wenn man reinkommt, praktisch bevor so die Abteilungen sich verzweigen, geht es rechts rum. Genau. Und da sind dann die Hallen zu finden, in denen das stattfindet. Wenn ihr versuchen wollt, es sind ja 4 Tage, die das Festival stattfindet, einen ersten Überblick zu geben, wodurch die Tage vielleicht sich charakterisieren. Was könntet ihr dazu sagen? Ja, wir können uns ein bisschen aufteilen. Ne? Also unser Hauptthema dieses Jahr ist, dass wir 10-jähriges Jubiläum haben. Und Katarakt ist ja ursprünglich kein Festival gewesen, sondern war eine Gruppe von Komponisten, die sich an der Hamburger Hochschule getroffen haben. Und zu unseren Studentenzeiten Anfang der 90er gab es einmal pro Semester ein Konzert für junge Komponisten. Und wir hatten halt ziemlich schnell das Bedürfnis, erstens auch außerhalb der Hochschule Konzerte zu machen und halt mehr als ein Konzert im Semester mit unseren Stücken zu haben. Und es hat sich dann auch ziemlich schnell so ergeben, dass es auch immer eine Mixtur war. Wir haben Musiker eingeladen, die neue Stücke von uns gespielt haben, aber wir haben auch selber uns gegenseitig ausgeholfen bei unseren Stücken. Also so eine Art Komponisten-Performer-Konzerte, so eine Mischung. Es gab auch eher klassische Konzerte, ne, in der Opera Stabile oder anderen Orten. Also klassisch von der Musik, nicht unbedingt. Nee, aber nicht von der Musik klassisch, sondern vom Format her. Mhm. Aber ich glaube, dass was wir jetzt machen und worauf das letzten Endes aufbaut, ist, dass wir 1995 wir haben das damals Neue Musikparty genannt. Das war so, ich glaube, im Rahmen von Fließende Grenzen. Und da hatten wir die obere Markthalle und hatten in diesem zwar, also im Raum mit zwar sehr niedriger Decke, aber der sehr weitläufig war, hatten wir drei Bühnen aufgebaut, auf denen so abwechselnd Programm war. Wir hatten DJs schon dabei, also jetzt für so eine Veranstaltung meine ich das mit schon. Und wir hatten auch in dem Jahr das Duo Dura Lux dabei, die so eine Art Flickr-Dia-Show gemacht haben. Also worauf ich hinaus will, es gab halt einmal immer auch auf den Bühnen schon so installative, performative Aktionen. Also zum Beispiel hat sich ein Gitarrist, auch ein Komponist Andreas Arendt, hat sich beim Gitarrespielen langsam in Frischhaltefolie einwickeln lassen. Es gab aber auch komponierte Musik von Marco Cicciani und von mir, von Jan Dvořák, der war auch schon dabei. Und es gab dann später halt ein DJ-Set und dazu diese Duralux-Performance. Also das ist der Grund, der eigentliche Katarakt. Ne? Also es war damals schon so, dass diese Veranstaltung dauerte, glaube ich, von 20 Uhr bis 1 Uhr durchgehend Programm. So, und darauf bauten dann später folgende Konzertreihen auf, die an unterschiedlichen Plätzen, auch manchmal sehr klein, stattfanden. Wir hatten dann Anfang der 2000er Jahre schon eine Konzertreihe auf Kampnagel, die Club Katarakt hieß. Und da war das Format ähnlich. Das war dann zwar nur eine Halle, nicht so wie jetzt, nur die KMH, aber die war damals auch noch sehr frei eingerichtet. Es war eigentlich keine Bühne da und wir haben die Musiker auch dort im Raum verteilt. Wir haben Filme an die Decke projiziert oder auch Stücke von, wir haben uns auch an Komponisten, die wir interessant fanden, abgearbeitet und die selber gespielt. Stücke von Lussier, von Steve Reich, so frühe Sachen. Ich sage das, weil diesmal gibt es auch ein Stück von Steve Reich und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Grund, daher auch der Name. Also der Katarakt ist ja so eine Stromschnelle oder so eine enge Stelle, kann auch ein kleines Gebirgsbächlein sein, aber da fließt es halt so. Ne? Und wir hatten halt die Idee, es fließt dann auch für 5 Stunden und nicht für 2. Mhm. Und das ist praktisch auch der sozusagen das Profil des ersten Abends, dass ihr euch selbst praktisch nochmal vorstellt. Genau, oder? Das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber was ich meine ist, wir hatten halt die Idee, dass wir diesmal 3 Porträts machen an den ersten 3 Tagen. Und das erste Porträt ist in gewisser Weise, könnte man sagen, uns selber gewidmet. Aber wir sind ja auch aktive Komponisten und aktive Musiker. Und wir spielen an dem Abend selber verschiedene Stücke in unterschiedlichen Formationen, auch mit unterschiedlichen Ensembles, in denen wir selber aktiv sind. Und wir haben aber auch Stücke zum Beispiel für Streichquartett und diese Stücke werden dann von einem Streichquartett gespielt mit Mitgliedern des Ensemble Resonanz. Ach so. Als Beispiel. Und soweit ich das im Blick habe, wird auftreten Mitglieder des Beutz von Beutz Elektro-Gitarrenorchester, die Katarakt All-Stars. Was ist da drunter zu verstehen, die Katarakt All-Stars? Also ich antworte mal für die Katarakt All-Stars, ja. Dann gebe ich mal an Robert. Also die Katarakt All-Stars ist so ein nicht festes Ensemble, ja. Aber wir haben über die Jahre, oft auch am letzten Abend des Festivals, immer ein größeres Ensemblestück aufgeführt. Und aus diesem Pool von Musikern, die dort mitgespielt haben, sind eigentlich jedes Festival nicht nur einige, sondern viele dabei. Und wir kennen uns schon lange. Man muss da kein festes Mitglied sein, aber wir treten einfach unter den Namen Katarakt All-Stars auf, weil es gibt schon ein gemeinsames Feeling für diese Musik und für das gemeinsame Musizieren. Wir machen es dann halt nicht zum ersten Mal so. herkommt. Es ist ein Festival-Ensemble, so könnte man es nennen. Okay. Und Beutz? Ja, Beutz Elektro-Gitarrenorchester ist ursprünglich ein Ableger von Nelly Beuth gewesen, wo wir ja auch beide Mitglieder sind. Und ja, wie der Name schon sagt, ist also ein Orchester, also eine größere Besetzung aus E-Gitarren und normalerweise auch mit E-Bass und Schlagzeug, also auch dann mehr so, normalerweise mehr so in der Richtung so Rock beeinflusste, ja, ich würde schon sagen, trotzdem neue Musik so in gewisser Weise. Und das ist aber auch ein Pool von Musikern, also weil auch nicht jeder oder jede zu jedem Termin kann und für bestimmte Projekte und für kleinere Besetzungen greifen wir dann darauf auf zurück und eben bei der Eröffnung spielen eben vier Gitarristen, unter anderem auch ich und Ignacio Fernandez, der wir jetzt am Anfang gehört haben, ein Stück von Jan für vier E-Gitarren, die mit E-Bows gespielt werden. Und außerdem spielen wir auch am Donnerstag, wenn wir dann da zu dem Tag kommen, spielen wir auch ein Stück für E-Gitarren und dann präsentiert sich das eine größere Besetzung, auch mit Bass und Schlagzeug dann nochmal zum Schluss bei der langen Nacht. Mhm. Genau. Die Sopranistin Marcia Lemke-Kern ist anscheinend auch dabei. Bei welchem Stück ist sie denn dabei? Ja, die wird bei einem Stück von Jan Dvořák singen. Das auch mit drei E-Gitarren und Sopran, sie als Sängerin. Ja, und Jan Dvořák ist ja auch eben, wie Jan eben schon gesagt hat, also seit Anfang an, oder Anfang an glaube ich nicht, ne, aber schon sehr lange gehört er zu dieser Gruppe Katarakt und war ja auch dann beim eigentlichen Festival, also ganz von die ersten paar Jahre auch. Sechs Jahre. Die ersten sechs Jahre waren es Jan, künstlerischer Leiter mit dir zusammen. Genau. Und dann hat er aufgehört und ich bin dann nachgerückt. Mhm. So, und aber da eben der erste Abend ist eben Porträt Katarakt und war dann wichtig, dass eben auch die Leute, oder na, leider nicht alle, aber doch einige Leute, die eben da sich für Katarakt eingesetzt haben, dass die ein bisschen präsentiert werden. Deshalb auch ein Stück von Jan Dvořák. Ich habe jetzt hier in der Ankündigung noch stehen, on top, ein Minimal Music Klassiker Four Organs von Steve Reich. Das ist bei der Eröffnungsparty oder ist das? Das ist auch noch im Programm. Okay, das ist noch im Programm. Gut. Ja, ich meine, es ist immer schwierig. Ich habe es auch da, aber wir müssen es jetzt nicht spielen. Aber vielleicht ganz kurz, es ist halt ein sehr frühes Stück von Steve Reich und es ist, finde ich, ein besonderes Stück, was auch sehr gut zu einem Strang von Musik passt, die wir in den letzten Jahren viel präsentiert haben. Ist jetzt kein wirkliches Drone-Stück, es hat auch einen durchgehenden Achtelbeat, aber es sind halt vier gleiche elektronische Orgeln und die spielen am Anfang in einem Elf-Achtel spielen die zwei Akkorde und zwar nur achtelweise, also nur dab, bab, dab, bab. Und das Irre ist, dass dann nach und nach werden diese Klänge, diese beiden Akzente werden nicht nur länger, sondern diese beiden Akzente werden auch immer weiter auseinandergezogen. Und das Verrückte ist, dass dabei etwas entsteht, was man zu Anfang gar nicht vermutet, nämlich der Klang wird immer länger, es sind am Ende 256 Achtel pro Zyklus, der Klang wird immer länger auf- und abgebaut. Und so entstehen eigentlich aus etwas Akkordischem, entsteht plötzlich etwas Melodisches. Und das ist so faszinierend und finde ich immer noch sehr interessant, dass als mir im Sommer ein Freund eine neue Bang on a Can-Einspielung dieses Stücks schickte, da dachte ich, das muss bei Katarakt kommen, das möchte ich spielen. Und so wird es jetzt sein. Und du bist auch einer, der das spielt. Ja, okay. Unbedingt. Das weist ja dann eben auch wieder auf den Ursprung zurück, dass eben auch wir kuratieren nicht nur ein Festival, sondern es geht auch darum, dass wir auch selber spielen wollen. Nicht unbedingt eigene Sachen, sondern eben auch Sachen, die uns interessieren. Und Genau. Ich meine, im Prinzip könnte man ja auch schön überleiten in den zweiten Tag bei dem Porträt der amerikanischen Komponistin Louise Firk. Spielst du ja auch in diesem, gibt es ein Stück für fünf E-Gitarren, die, wie soll ich sagen, die eigentlich nur versuchen, erstmal ein großes E-Gitarren, ich sag mal, Monsterinstrument zu sein. Die Details kannst du ja gleich erzählen, aber auch dort, das war ja ein Wunsch von dir schon länger, das auch nicht nur zu präsentieren, sondern auch selber zu spielen vor allem. Genau. Ja, vielleicht, bevor wir aber jetzt zu dem zweiten Tag kommen, vielleicht Musik jetzt nicht direkt etwas, was gespielt wird auf dem Festival, sondern was vielleicht damit zu tun hat. Ich weiß es nicht, was du rausgesucht hast. Ich habe hier ein Trio von Marco Cicciani. Das heißt Lips, Ears, Ass, Nose, Boobs, Gloomy Sunday. Für Stimmen, E-Violine, Schlagzeug und Elektronik. Ein sehr neues Stück von 2014. Und es spielen Barbara Lüneburg, Jonathan Shapiro und Marco Cicciani. Sculpt your own beauty, perfection is not too far. Botox, liposuction, a nose job or a facelift. Turn yourself into who you feel you are. Sundays, it's gloomy. Thank you. last no spooks. Mutilated lips. Mutilated lips get no kiss. Get no kiss on that worm-like tips. I have been told disgracefully that my ass is an enormity. My boob size. My boob size is no sensation. I'm not getting enough attention. Gonna get myself a silicone augmentation. A silicone evaluation. A silicone sexation. Musik von Marco Siciliani. Und bevor wir näher auf die Musik eingehen, das ist noch ein Tag dazwischen in der Reihenfolge des Club Cataract Festivals. Das Club Cataract Festival 43, Nummer 43, ist Thema der heutigen Klingding-Sendung und die Studiogäste sind gleichzeitig Festivalleiter des Club Cataract Festivals, Jan Feddersen und Robert Engelbrecht. Und wir haben gerade Musik gehört von einem Musiker, der eingeladen ist zu dem Festival, Marco Siciliani. Ich habe noch eine Frage betreffend den ersten Tag. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, das Festival beginnt am 21. Januar um 19.30 Uhr auf Kampnagel mit einem Porträtkonzert, Cataract, Uraufführung für Streichquartett, Chor und E-Gitarrenquartett. Und ab 22 Uhr ist die Eröffnungsparty. Bevor wir auf die Eröffnungsparty eingehen, noch kurz die Ankündigung auf eurem Flyer. Das Konzert folgt der Tradition der letzten Jahre und präsentiert sich als multimediale Konzertinstallation in allen drei Hallen für ein wandelndes Publikum. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen beschreiben? Ich denke, für viele ist es ungewohnt, die vielleicht aus der Mischung, ja okay, neue Musik präsentiert sich aber oft doch dann doch relativ konzertant oder Rockmusik ist dann, naja gut, ist dann wieder was ganz anderes. Was für Möglichkeiten ja, hat das Publikum zu wandeln? Es ist ja bewusst gewählt, so der Titel. Also ich meine, wir machen jetzt nicht, man kann sich darüber streiten, ob jetzt alle Stücke experimentell sind. Aber ich denke, uns geht es ja eigentlich auch darum, dass es jetzt keine neue Musik ist mit großem N oder manchmal haben wir auch Spaß gesagt, neue Musik oder so. Sondern es ist halt Musik, die in dem Sinne vielleicht stilistisch etwas freier angesiedelt ist und wo es mehr darum geht, dass die Komponistinnen auf ihre Weise etwas erforschen oder dass der Ausgang der Vorgaben nicht vorhersehbar ist oder dass es mit Raumklang zu tun hat und so weiter. Und darüber hinaus haben wir beide in den letzten 4 Jahren auch sehr dieses Konzept dieser drei Hallen erweitert. Ja, das ist einfach eine Folge der Bedingungen, die wir da haben. Also es war ja eigentlich eher Zufall. Also jedenfalls, also für die, die noch nicht da waren, also diese drei Hallen, die wir da für das Festival zur Verfügung haben, die gehen ineinander über, die sind mit Türen verbunden. Das sind ja auch nicht diese Riesenhallen, sondern es sind halt zwei, es ist die KMH und links und rechts gibt es jeweils eine Probebühne, die zwar für die Öffentlichkeit auch vorher zugänglich waren, aber die jetzt primär nicht die werden normalerweise unbedingt für den Live-Betrieb immer gedacht sind oder waren. Ja, nur zur Verständigung. Also ich finde, dass die Hallen nicht gerade klein sind. Das ist so jetzt. Nee, so meinte ich das nicht, aber bei Kampnagel denkt man ja oft so an Halle K2 oder, so. K6. Ja, klar, okay. Wo jetzt auch das Festival der Elbphilharmonie stattfindet und das ist es nicht. Ne? Also ja. Hier. Genau. Nee, jedenfalls und eben, diese drei Hallen sind durch Türen verbunden und da ist halt, ich meine, da habt ihr schon mit Jan Dvořák habt ihr schon angefangen, damit zu spielen auch. Ne? Und, aber so in den letzten Jahren hat sich dann einfach so eine Art Tradition entwickelt für das Eröffnungskonzert, dass wir also, dass dann diese räumliche Situation auch einbinden, indem dann entweder eben ein Stück in einer Halle stattfindet und dann findet das nächste Stück in einer anderen Halle statt und oder dass in allen drei Hallen gleichzeitig was stattfindet. Mhm. Das hatten wir dann vor allem 2012 beim Music Circus, also John Cages 100. Und das war so ein Höhepunkt dieser Arbeit, kann man immer noch sagen, wo halt also über 90 Minuten lang wirklich also in allen drei Hallen konstant ständig parallel verschiedene Cage-Stücke aufgeführt wurden. Und in jeder Halle parallel auch. Ne? Also auch in jeder Halle parallel, teilweise genau. Teilweise so 8, 9 Stücke parallel oder genau. So in allen drei Hallen. Und letztes Jahr, als wir Phil Niblock als Gastkomponisten hatten, ein neues Werk für drei Ensembles in drei Hallen und jedes Ensemble spielt was anderes, aber einen Teil desselben Stücks. Und dass das Publikum muss dann also wandern, um das aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Also solche Sachen irgendwie haben wir dann entwickelt so im Laufe der Zeit, eben weil wir diese Situation zur Verfügung haben. Also ich meine, bei Phil letztes Jahr hat das auch sehr gut funktioniert, fand ich, ne? Weil, wie du sagst, diese Ensembles haben alle Teil eines Stücks präsentiert oder gleichzeitig gespielt. Aber das Tolle bei Phil war, wir haben darüber natürlich auch vorher mit ihm gesprochen, er hatte dann quasi für jedes Ensemble einen Ton, der mikrotonal nach oben und unten verstimmt wurde und auch wieder zusammenkam. Beziehungsweise so war das in der Mitte und die beiden Ensembles links und rechts, die transponierten einen Ton, einen Halbton höher. Es ging eigentlich, so hat man das nicht gehört, ne? Aber also es war schon sehr klar erkennbar, wenn man durchgewandert ist, welcher Ton ist in welcher Halle. Aber gleichzeitig merkte man auch, dass man nur an bestimmten Punkten konnte man so Zusammenklänge hören oder sogar alle drei. Ne? Und darum geht es so ein bisschen, dass man sich da, das hat, glaube ich, mit der Erfahrung auch von Raumklang und dieser Beschäftigung mit Nelly Boyds haben das eigentlich, also wir auch haben das so ein bisschen für uns selber entdeckt und konnten das in den Hallen auch vertiefen, diese Ideen und Leute einladen wie Elvin Lucier, Charles Curtis für Lamonte Young, Rhys Chatham, Eliane Radic, also Leute, die wirklich sehr stark auf dieses Arbeiten mit dem Klang an sich und auch dem Raumklang spezialisiert Resonanz sind. Sozusagen, genau. Ja, also. Also es trafen zwei Interessen sozusagen auf Räume, die das auch ermöglichten, dass das realisiert werden kann. Das ist hatte auch eigentlich was, ein ganz idealer. Also es hatte auch was von Glück, dass jetzt zum Beispiel Nelly Boyd auch gleich beim ersten Festival dabei war. Damals war ich noch gar nicht Mitglied. Und wir haben dann beim ersten Festival als Abschlussstück haben wir das allererste Mal in C von Terry Riley gespielt zu zehnt. Also und da entstand etwas, was, das konnte man schon fast spüren, dass das noch weitergehen wird. Und so ist es auch passiert. Und das ist, finde ich, schon auch Glück. Also das so meinte ich das vorhin auch bei den Ensembles. Also Nelly Boyd ist eigentlich auch ein Ensemble, was immer bei Katarakt präsent war und ist. Und das hat es natürlich auch beeinflusst. Ne? Da alles sich gegenseitig. Und dann habt ihr angekündigt, also gleich beim ersten Tag, also am Mittwoch, den 21. Januar, ab 22 Uhr Eröffnungsparty. Naja, zum Jubiläum muss man auch mal. Okay, also so ist, ach so ist das zu verstehen, klar, zum Jubiläum. Da ist jetzt musikalisch nichts Spezielles geplant oder ist mehr so. Naja, doch, wir haben doch. Wir haben DJ Nadine Jessen eingeladen von der Kampnagel-Dramaturgie. Sie wird LPs auflegen am Tresen. Und ja, wir werden, wer möchte, kann mit uns aufs Festival anstoßen. Ja, genau. Es wird ein Tässchen Suppe geben. Und also die Idee war, dass Nadine auflegt, ist auch, hat zwei Gründe. Und einmal ist es ganz toll. Ich war schon mehrmals bei Clubabenden dort, also bei anderen meine ich. Und das ist einfach klasse, wie sie das macht, und also ich freue mich sehr drauf. Und dann war es aber auch so, dass es hat in dem Sinne, es lässt mehr Raum, auch Gespräche zu führen, wenn es jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, DJ auf der Bühne ist und der ist letzten Endes damit beschäftigt, die Leute anzuregen zu tanzen. So wird es nicht sein, sondern es wird einfach den Raum geben, dass man was isst und man kann auch tanzen, ne? Aber man kann auch einfach sprechen und was trinken. Und okay. So. Eben, das Festival heißt ja auch nicht umsonst Club, weil geht ja auch immer, es soll auch Möglichkeit geben zu sprechen, also auch das Publikum auch mit den Musikern und Komponisten und das ist halt speziell am ersten und dann später am letzten Abend natürlich dann gegeben. Ja, es gibt eigentlich auch an jedem Tag natürlich nach den Konzerten die Möglichkeit, sich noch auszutauschen. Es gibt dann oft auch noch die Möglichkeit, was zu trinken. Aber am ersten und letzten Abend ist es ja schon in den letzten Jahren so gewesen, dass wir das einfach öffnen. Und das war auch von Anfang an so, zum Beispiel selbst im Kulturforum Altona, ein Raum, den es gar nicht mehr gibt in der Jessenstraße. Ich hätte beinahe gesagt gegenüber Max Bar, aber das gibt es ja auch nicht. Wer ist denn da jetzt drin? Das musst du wissen. Ja, ist ein anderer Baumarkt drin auf jeden Fall. Genau, da gab es halt, da gab es auch so einen kleinen Extraraum, wo dann halt, da konnte man sich, ich glaube, Kartoffelsalat und Bockwürstchen holen und ein ein Bier oder so. Und da konnte man aber auch sitzen und diskutieren, was auch geschah. Also das spielte schon eine Rolle. Da sitzt ein Pizzaservice drin. Jetzt, ne? Ja. Schon gesehen. Gut, wir kommen also dann zum zweiten Tag, nachdem die Eröffnungsparty wahrscheinlich ein bisschen länger geht. Müsst ihr euch in gewissem Sinn zurückhalten, weil es geht ja am nächsten Tag dann zwar nicht früh, aber auch nicht so spät weiter. Na, ich sag mal, Suping Song kommt um 7.30 Uhr aus New York an. Okay, gut. Also müsst ihr euch doch zurückhalten oder ihr verfügt über eine gute Kondition, davon kann man ausgehen, da ihr das ja schon zum 10. Mal macht. Dann geht es also am Donnerstag, den 22. früher weiter, nämlich schon um 18 Uhr, mit einem Podiumsgespräch zu Louis Work. Podiumsgespräch heißt, und zu heißt, sie ist selbst nicht da, aber es ist jemand da, der eine gute Kenntnis von ihrer Arbeit, von ihrer Musik hat oder ihr auch persönlich bekannt ist. Das. Ja, genau. Das ist Claudia Rück oder Rüeck, ich weiß es gar nicht, also kommt aus Zürich, ist eine Pianistin und also eine enge bekannte Freundin von der Komponistin Lois V. Fierk. Und gut, dazu muss man sagen, also als wir dann entschieden hatten, wir wollten ein Porträt von Lois machen, dass sich dann rausstellte, dass sie selber leider gar nicht kommen kann aus gesundheitlichen Gründen. Und sie wäre sehr gern gekommen, wo hat dann aber auch gleich vorgeschlagen, wäre ihr lieb, wenn jemand kommt, der sie und ihre Musik gut kennt, der sozusagen dann auch sozusagen für sie hört und beim Soundcheck und bei den Proben und das ist eben Claudia Rück. Und genau, normalerweise haben wir bei unseren Gastkomponisten auch immer entweder eine Präsentation oder eben ein Gespräch mit denen über ihre Arbeit und ja, Louis ist nicht da, deshalb werde ich mit Claudia ein Gespräch führen und ja, da werden wir uns unterhalten über ihre Musik und ja, über ihren Werdegang und so weiter. Also sie ein bisschen vorstellen. Gut. Bevor wir das jetzt hier ein bisschen machen, wollte ich Musik einspielen, die ich gefunden habe im Netz. Das ist meistens nicht genauer angegeben, aber ihr könnt es vielleicht noch ergänzen. Tatjana Rankovic spielt von Louis Work Stare Astonished at the Sea. Wie heißt es nochmal? To Stare Astonished at the Sea. Genau, und das hören wir jetzt. Das ist ein Stück für Inside Piano, also es wird ausschließlich im Innenraum des Klaviers gespielt. Okay. Ja, das war To Stare Astonished at the Sea von Louis Firk von 1994 for String Piano, played entirely inside the piano. Mhm. Ja. Vielleicht über, oder nicht vielleicht, ich möchte euch auffordern, ein bisschen was über Louis Firk zu sagen. Ich glaube, dass wenigen Hörerinnen oder Hörern der Name schon mal begegnet ist. Und in Hamburg sowieso live warst du bestimmt hier noch nie zu hören. Tatsächlich doch, aber doch? Da, ja, das ist eine lustige Geschichte. Aber sie war, also auch persönlich da, also 2000 und lustigerweise auch auf Kampnagel. Da war damals Schleswig-Holstein Musikfestival, war Länderschwerpunkt USA. Und da war, gab es einen Bang on a Can Marathon auf Kampnagel, also ich weiß nicht, wie viele Stunden das war, und da war sie auch da, es wurde ein Stück von ihr gespielt und sie war auch persönlich da, und da habe ich sie das erste Mal auch getroffen. Ja, weil ich ein Stück von ihr, also von kannte von CD, nämlich dieses Stück für 5 E-Gitarren, was schon erwähnt wurde und was mich halt interessiert hat und wo ich auch dachte, ja, das würde ich auch gerne spielen, und deshalb hatte ich sie angesprochen, so kamen wir in Kontakt und ja. Gut, also Louis V. Firk ist ja eine amerikanische Komponistin. Sie lebt in New York und wurde 1951 geboren und bezeichnet sich selber als Postminimalistin und sagt also selber, sie ist halt schon beeinflusst von dieser ersten Generation von Minimalisten, also speziell auch die eher so mit langen Tönen drone, also Lamonte Young, aber auch Phil Niblock. Mit Phil Niblock ist sie auch gut bekannt und leitet mit ihm zusammen auch die Experimental Intermedia Foundation, halt eine Organisation in New York, die Konzerte präsentiert und CDs veröffentlicht. Also da gibt es dann auch wieder Verbindungen. So. Ja, und sie ist ganz interessant. Sie hat aber auch, also sie hat Komposition studiert, aber hat auch also Ethnomusikologie studiert und hat insgesamt 12 Jahre lang Gagaku auch gelernt oder studiert. Das ist eine japanische Hofmusik, die also schon, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte zurückreicht, also auch mit sehr strengen Regeln und also sehr, sehr zeremoniell. Und das hat sie halt auch beeinflusst. Also ich ehrlich gesagt, kenne ich nicht so viel Gagaku, aber es ist wohl auch mit sehr viel Verzierungen und geschliffenen Tönen, Glissandi, und das findet sich alles auch in ihrer Musik, zumindest in ihrer früheren Musik wieder. Ja, genau, was kann man noch erzählen? Sie ist, ja, sie kann leider nicht reisen aus gesundheitlichen Gründen, und damals, also so als sie dann hier in Hamburg war, auch da war sie wohl, wurde sie relativ häufig gespielt, zum Beispiel auch das Ensemble La Polar mit Matthias Kaul, die ja auch schon oft bei uns war. Die haben viel ihre Musik gespielt und auch mal was bei ihr was in Auftrag gegeben. Und also das war so eine Zeit, wo sie es, glaube ich, gerade so an der Schwelle war, bekannter zu werden. Hatte dann auch Features in Deutschlandfunk, also so auch Porträtkonzerte. Das war alles so eben vor 15 bis 20 Jahren ungefähr. Und dann eben kam da so ein Einbruch, eine Krankheit, die sie jetzt seitdem hindert, also groß auf Reisen zu gehen und teilweise also auch beim Komponieren tatsächlich auch gehindert hat, was sehr schade ist. Ja, und also was bei unserem Konzert, unserem Porträtkonzert, werden also auch natürlich also keine brandneuen Stücke von ihr gespielt und drei Stücke vor allem, also einmal auch dieses Klavierstück, was wir eben gehört haben, dieses Inside Piano. Das spielt dann Claudia Röck. Das wird, spielt die Claudia Röck, genau. Okay. Mhm. Und dann spielen wir halt, oder werden drei Stücke präsentiert aus ihrer ja, so ersten Phase, so aus den 80er Jahren, wo sie sehr viele Stücke geschrieben hat mit Instrumenten, mit gleichen Instrumenten. Ja, also zum Beispiel 5 E-Gitarren. Dann gibt es ein Stück für 6 Trompeten, wobei allerdings das dann nur eine Aufführungsversion mit einem Solisten live und der Rest von Zuspielung. Und dann noch ein Stück für 8 Celli, aber auch nur mit einem Live-Spieler, leider. Und sie stellt sich dann immer vor, also dass diese Instrumente, also 8 Celli zum Beispiel, sind nicht eben 8 Stimmen, sondern es soll einen riesigen, einen sogenannten Monster-Cello sozusagen ergeben, wo man dann gar nicht mehr eigentlich wahrnimmt, was jetzt jedes einzelne Instrument da eigentlich macht. So, und das ist so ihre Vorstellung. Genau. Und das Konzert mit den eben genannten Stücken, das wird dann stattfinden um 20.30 Uhr. Also es gibt das Podiumsgespräch zu Louis V. Firk um 18 Uhr am Donnerstag, 22. Januar und dann um 20.30 Uhr das Porträtkonzert mit den eben genannten Stücken. Und genau, und dann gibt es noch ein fünftes Stück, Red Shift, das ist auch so relativ bekannt für ihn. Das ist dann ein bisschen neuer und für gemischtes Ensemble. Da ist dann also Percussion, Synthesizer, Cello und E-Gitarre. Gespielt von La Pola übrigens. Ah ja, okay. Und dazwischen gibt es aber noch ein Solokonzert mit Christian Wolfhardt. Christian Wolfhardt ist ein Schweizer Perkussionist, der, wie ich eurem Text entnehme, seit der Mitte der 80er Jahre neben dem Jazz mit verschiedenen Formen der Improvisation sowie mit komponierter neuer Musik beschäftigt ist. Und er wird sein aktuelles Soloprogramm Share vorstellen. Nach dem Ort, wo er es aufgenommen hat. Ach so, okay. Und es wird angekündigt, dass Wolfhardt dabei ein gnadenloser Reduktionist ist. Was ist, kann man sich darunter vorstellen? Wir können gerne vielleicht gleich auch einmal reinhören. Okay. Ich habe hier eine Aufnahme von ihm. Ich denke, es bedeutet erstmal, dass er eine gute halbe Stunde ein Stück live erschafft. Also ich denke, das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es wirklich so richtig festgelegt ist, dass nur auf drei Becken gespielt wird. Jetzt bei dem Schlagzeugangebot, was wir sonst so haben, wenn du mal an Zeitkratzer denkst, die wir vor 2 Jahren nach Hamburg geholt haben, also ja, das würde ich schon mal als Reduktion bezeichnen. Und es sind nicht mal drei verschiedene, sondern es sind halt drei Instrumente derselben